Genau. In Diskussionen habe ich beispielsweise auch schon öfter Menschen gehört, die sagen, dass das, was oft in Zusammenhang mit sozialen Medien gebracht wird, also zum Beispiel, dass Menschen zu schnell in Kategorien gepackt werden, dass man aus seiner Filterblase nicht rauskommt, dass das alles Dinge sind, die es auch schon vor der Digitalisierung gab und die nicht zwingend mit der Digitalisierung zusammenhängen. Tatsächlich ist es wohl so, dass wir Menschen auch zu unterschiedlichen Zeitepochen schon Schwierigkeiten damit gehabt haben, uns wertfrei zuzuhören, dass wir schnell über andere Menschen urteilen und dass es alles irgendwo auch ja, menschliche Eigenschaften sind, wobei ich mir auch schwer tue, das jetzt irgendwie auf eine Natur des Menschen darauf zu reduzieren. Ziel dieses Beitrags ist es daher auch nicht, Kulturpessimismus zu betreiben und herauszuarbeiten, warum alles, also was soziale Medien angeht, immer schlechter wird oder was den Diskurs angeht durch digitale Medien immer schlechter wird. Ich glaube allerdings auch nicht, dass die Zeiten für den Diskurs gerade sehr rosig sind und gerade, wenn man sich unsere demokratische Geschichte ansieht oder die Geschichte unserer demokratischen Gesellschaft, denke ich, dass wir gerade schon an einem Punkt sind, in dem der Diskurs stark leidet. Nach einer Studie des Branchenverbandes Bitkom verbringen wir täglich durchschnittlich in unserer Gesellschaft ca. 10 Stunden hinter viereckigen Bildschirmen. Also das ist jetzt die Zeit in der Bildschirme, nicht die Zeit, die wir mit sozialen Medien verbringen. Und nach einer anderen Studie liegt die Internetnutzungsdauer dabei bei ca. 5 Stunden und 22 Minuten. Wenn man überlegt, dass wir durchschnittlich ca. zwischen 16 und 18 Stunden am Tag wach sind, sind das 60% unserer Wachzeit, die wir hinter einem viereckigen Bildschirm verbringen. Und davon also circa ein Drittel unserer Wachzeit, die wir im Internet verbringen. Der Bildschirm und das Internet sind damit unheimlich bedeutsame Komponenten geworden, in dem, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir unserer Lebensumwelt gegenübertreten. Ich würde sogar sagen, wir nehmen die Welt für einen Großteil unserer Zeit über die Barriere eines viereckigen Bildschirms wahr. Das Ziel dieses Kurzbeitrags ist es daher, zur Reflexion anzuregen, welchen Mechanismen wir uns dabei unterwerfen, wenn wir ausschließlich am digitalen oder vor allem am digitalen Diskurs teilnehmen. Und dem würde ich auch ein Alternativmodell gegenüberstellen. Genau, ich würde erst, also die Einführung habe ich jetzt schon gemacht, dann würde ich jetzt das Grundprinzip der Aufmerksamkeitsökonomie kurz erläutern, die Folgen für den Diskurs in Bezug auf den Ansatz des Stadtplaners Georg Frank, Beispiele für digitale Entgleisungen im Corona-Diskurs und dann die analoge Achtsamkeit, wie ich das nennen würde, als Gegenmodell zur digitalen Aufmerksamkeitsökonomie. Wenn unser Diskurs, also die Art und Weise, wie wir über gesellschaftliche Themen informiert werden, aber auch wie wir miteinander kommunizieren, zu einem großen Teil über digitale Medien läuft, ist es, denke ich, für jeden von uns wichtig, sich dessen bewusst zu werden, welche Prinzipien in dieser digitalen Welt aktuell gelten. Vielleicht habt ihr dabei schon mal von dem Wort Aufmerksamkeitsökonomie gehört. Was bedeutet das? Soziale Netzwerke und Internetportale leben zu einem großen Teil nicht davon, dass wir sie mit Geld bezahlen, sondern die eigentliche Währung, mit der wir bezahlen, ist unsere Aufmerksamkeit. Wenn wir also den Diskurs über ein solches Medium pflegen, muss uns bewusst sein, dass hier kommerzielle Interessen eine erhebliche Rolle spielen. Denn, da wir nicht mit Geld, sondern mit Aufmerksamkeit bezahlen, versuchen die sozialen Medien uns so lange wie möglich an sich zu binden, um mehr von unserer Aufmerksamkeit zu bekommen, weil das eben auch mehr Profit bedeutet. Wir haben in den letzten, ich lese ein Zitat vor von Ulrike Klinger, wir haben in den letzten zwei Dekaden den öffentlichen Diskurs auf kommerzielle Plattformen verlagert, die technologisch darauf ausgerichtet sind, die Verweildauer ihrer Nutzer zu maximieren, ihre Aufmerksamkeit und Interaktionen an Werbekunden zu vermitteln und aus ihren Daten eine enorme Wertschöpfung zu generieren. Anderes Zitat von dem besagten Georg Frank: Das Revolutionäre an diesem Wandel des Geschäftsmodells ist viel weniger die Umstellung der Medien von analoger auf digitaler Technologie als die Umstellung der Leitwährung von Geld auf Aufmerksamkeit. Das Produkt der neuen, nämlich durch Werbung finanzierten Medien, ist nicht die Versorgung der Konsumenten mit Informationen, sondern die Dienstleistung der Attraktion, die in Zuschaltquoten, Auflagestärken oder Besucherzahlen bzw. Follower und Likes gemessen wird. Natürlich steckt Kapital und Geld auch dahinter, aber was für uns Menschen vielleicht aktuell gerade im digitalen Raum wichtiger ist, ist, wie wir mit unserer Aufmerksamkeit umgehen. Das Ziel dieser Medien, also das ist nichts Böswilliges, keine böse Macht oder, also wie man kann das moralisch verurteilen, aber es ist keine prinzipiell dämonischen Absichten. Es ist weder Desinformation noch ein guter rationaler Diskurs, sondern schlicht und ergreifend maximaler Profit. Genau, jetzt könnte man doch eigentlich sagen, okay, dann ist es eben das Prinzip. Aber es kann doch trotzdem dafür sorgen, dass Menschen leichteren Zugang zu Informationen haben und dass der Diskurs weniger elitär wird. Also gerade vor 15 bis 20 Jahren oder auch, ja, ich weiß nicht, wie lange ist der arabische Frühling her? Auch also 10 bis 15 Jahren, da war das eigentlich die große Hoffnung, also dass man gesagt hat, durch die Digitalisierung wird das alles weniger elitär, es kann zu Demokratisierung führen, durch diesen offenen Zugang zu Informationen. Und auch heute gibt es teilweise noch eine Digitalisierungseuphorie, aber ich sag mal, gerade nach der Wahl von Donald Trump hat, also gerade was die sozialen Medien angeht, das schon gelitten und es ist dann so ein bisschen entweder dystopisch oder auch immer noch euphorisch gedacht, dann eher in so eine transhumanistische Richtung, wenn ich das was sagt. Genau. Gerade im offiziellen Diskurs, auch was Bildung angeht, wird Digitalisierung meist sehr positiv hervorgehoben. Es gibt beispielsweise auch wissenschaftliche Beiträge, also wenn man sich jetzt über Filterblasen informiert, die sagen, Filterblasen eigentlich, also es gibt Studienergebnisse, die nahelegen, dass also dieses Klischee einer Filterblase eigentlich gar nicht stimmt, sondern dass man im digitalen Raum wirklich mehr Zugang zu Informationen hat. Und ich habe mir dann so ein bisschen angeschaut, also nicht eher schon grob, also grob drüber gelesen, grob eingelesen, dass diese Studien allerdings eher gucken, wie vielen Informationen man zum Beispiel im Internet anklickt. Aber das Lustige ist, dass man dabei eigentlich völlig also außer Acht lässt, wie Information verarbeitet wird und wie sie auch bewertet wird. Weil nur weil man vielleicht durch zu vielen verschiedenen Informationen Zugang hat oder sie anklickt, bedeutet das noch lange nicht, dass es wirklich den Geist öffnet. Meiner Meinung nach übersieht man bei dieser Digitalisierungseuphorie die Gewalt, die Wucht und die zerstörerische Dynamik, die hinter der Aufmerksamkeitsökonomie stecken. Warum? Unsere Aufmerksamkeit ist ein sehr wertvolles Gut. Sowohl, wenn wir uns über gesellschaftliche Zustände informieren, als auch, wenn wir als Menschen sozial miteinander interagieren. Die Algorithmen digitaler Großkonzerne sind so programmiert, dass sie uns möglichst lang an der App halten wollen, wie schon gesagt, damit wir eben möglichst viel Zeit vor der App verbringen und dann möglichst viel Profit mit uns gemacht wird. Sie profitieren dabei auch stark von negativen Emotionen und von der Vereinsamung von Menschen. Da gerade negative Emotionen die menschliche Aufmerksamkeit binden. In einer Studie von Facebook heißt es beispielsweise, also in einer internen Studie, unsere Algorithmen nutzen die Anziehungskraft aus, die entzweiend das auf das menschliche Gehirn hat. Unsere Aufmerksamkeit ist dadurch sehr stark beansprucht, dass von allen Seiten an ihr gezerrt und gezogen wird und versucht wird, sie für sich einzunehmen. Wir sind deshalb nicht nur damit beschäftigt, stark zu filtern, wohin wir unsere Aufmerksamkeit richten, sondern kämpfen auch massiv darum, selbst Aufmerksamkeit zu erlangen. Diesen Kampf nach der Ressource der Aufmerksamkeit beschreibt Georg Frank in seinem Modell. Wir haben als Menschen so etwas wie ein Bankkonto der Aufmerksamkeit, also in diesem Modell. Ist natürlich vereinfacht, aber also ich lese ein Zitat vor. Um das System der Kapitalisierung eingenommener Aufmerksamkeit auf die Ebene des Kleinhandels zu transportieren, musste ein Bezahlsystem, das die kassierte Aufmerksamkeit in vergleichbare Einheiten verbucht und kontiert, eingeführt werden, sowie eine Art Börse, welche die Einnahmen eines jeden Angebots notiert und damit ein Ranking zuführt. Es musste das Buchungssystem der Friends, Followers und Likes eingeführt werden, sozusagen das private Bankkonto in der Ökonomie der Aufmerksamkeit. Nach Frank streben wir danach, von anderen wahrgenommen zu werden, eine Rolle in einem fremden Bewusstsein zu spielen. Und wenn wir das nicht erreichen, dann tritt ein Mangelzustand ein. Weiteres Zitat dabei, ein Genussmittel wird als Droge, ein Genussmittel wird als Droge nicht schon seiner psychoaktiven Wirkung wegen klassifiziert, sondern erst dann, wenn eine Unterdosierung zu Entzugserscheinungen führt. Im Fall des Bezugs mitmenschliche Aufmerksamkeit liegt die Grenze zur Unterdosierung genau dort, wo das Einkommen nicht mehr hinreicht, ein intaktes Selbstwertgefühl zu ernähren. Das Gefühl, unter die Armutsgrenze zu fallen, kann deshalb auch Gruppen oder soziale Schichten befallen, die sich von der medialen Öffentlichkeit abgehängt und übergangen sehen. Wo Gruppen oder ganze Schichten am Mangel sozialer Anerkennung leiden, muss es nicht schiere Ranküne und ausgelassene Niedertracht sein, wenn Mentalitäten das Mobbing und Rufe Zulauf bekommen, kaputt zu machen, was einen selbst kaputt macht. Sprich, wenn wir nicht erfüllt sind durch die menschliche Aufmerksamkeit, die uns geschenkt wird, ist der Selbstwert gezwungen, dies zu kompensieren, und hier kommen die negativen Auswüchse der Diskurse in den sozialen Medien ins Spiel. Dadurch, dass wir das Gefühl haben, von einigen Menschen nicht wahrgenommen zu werden, kompensieren wir dies dadurch, dass wir diese Menschen selbst als minderwertig und nicht wahrnehmenswert ansehen und werten sie durch Hass ab. Um im Modell zu bleiben, das schwache Einkommen an bekommener Aufmerksamkeit führt zu seelischem Druck, und das wiederum führt zu der Kompensation, dass wir uns mit unserer ganz bestimmten Gruppe verbrüdern und unsere seelische Not dadurch kompensieren, indem wir andere Gruppierungen abwerten. Das führt auch dazu, dass wir stark manipulierbar werden und anfällig werden für Desinformation und Verschwörungsglauben. Ich würde das Modell von Frank allerdings noch darum ergänzen, dass auch an Aufmerksamkeit reiche Menschen wie Politikerinnen oder Influencerinnen nicht zwingend reich an Selbstwert sind, sondern dass diese Art, wie soziale Medien funktionieren, dadurch also eigentlich ein unstillbarer Durst nach Aufmerksamkeit ausgelöst wird, einfach auch dadurch, dass es mit unserem Dopaminhaushalt stark in Verbindung steht. Und eigentlich, also gerade wenn man auch viele Likes bekommt oder so, ich würde sagen, es ist eine andere Form der Aufmerksamkeit, wie wenn zum Beispiel uns zwischenmenschlich ein Lächeln geschenkt wird oder also wir uns wirklich in der direkten Interaktion Aufmerksamkeit schenken. Es ist etwas anderes, wenn wir das über einen Bildschirm als Daumen nach oben oder so präsentiert bekommen. Und ich denke, dass so auch prinzipiell ein Mangelzustand an Aufmerksamkeit entsteht, da wir eben diese Art, wie wir uns gegenseitig Aufmerksamkeit entgegenbringen, vor allem in den digitalen Raum oder stark in den digitalen Raum, unsere Kommunikation verlagert haben. Die Kommunikation über digitale Medien ist weniger achtsam und stetig mit dem Wunsch verbunden, noch mehr zu bekommen. Denn eigentlich sieht man eben nur einen abstrakten Daumen oder ein Smiley, aber spürt nicht die zwischenmenschliche Märme, die in einer direkten Interaktion geschieht. Frank schreibt selbst, es ist das Volk hinter den Bildschirmen, das die Aufmerksamkeit hingibt, die den Reichtum der neuen Oberschicht ausmacht. Die Leute spenden persönliche Aufmerksamkeit, die das Medium lediglich kassiert und an die Werbeindustrie weiterverkauft. Sie bekommen keine äquivalente Gegenleistung, sondern nur technisch reproduzierte, anonym versendete Aufnahmen zurück. Dass wir, wie am Anfang des Beitrags schon beschrieben, unheimlich viel Zeit unseres Lebens hinter Bildschirmen verbringen und darüber auch viel kommunizieren, führt dazu, dass wir eben weniger direkte, analoge Interaktion haben, gerade auch zu Corona-Zeiten. Und ich würde sagen, dass die Aufmerksamkeit, also oder einem anderen Menschen zuzuhören, einem anderen Menschen ein Lächeln zu schenken, dass es eines der größten Geschenke ist, die wir auch geben können. Und ich würde sagen, dass eben die Vereinsamung auch zu sozialen Ängsten führt. Und die sozialen Ängste wiederum führen dazu, dass wir die digitale Aufmerksamkeitsökonomie bevorzugen, weil sie uns bequemer scheint und schneller zu bekommen. Also es ist schneller, erstmal den Bildschirm anzumachen und darüber Aufmerksamkeit zu bekommen, als irgendwie uns zu sozialisieren oder mit anderen Menschen zusammen Zeit zu verbringen. Genau, das ist ein Teufelskreislauf, der sich eben auch durch Corona nochmal verstärkt hat. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Leitprinzip des digitalen Kapitalismus die Ökonomisierung unserer Aufmerksamkeit ist. Dadurch, dass wir extrem viel Zeit mit digitalen Medien verbringen, wird unsere Aufmerksamkeit zu einem extrem umkämpften Gut und wir sind unter Stress gesetzt. Dieser Stress entsteht einerseits durch das Filtern von Informationen bei massiver Informationsflut, also Entscheidungen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, und andererseits durch den Mangel an persönlicher Aufmerksamkeit. Dies kompensieren wir dadurch, dass die Aufmerksamkeit eben nur von gleich bestimmten Gruppen gesucht wird. Ehrlicherweise eine vereinfachte Darstellung, aber alles andere würde auch den Zeitrahmen sprengen. Ich halte diese beschriebenen Prozesse für eine der Hauptursachen für die Entgleisung des Corona-Diskurses. Man könnte den Corona-Diskurs auf gewisse Weise auch als perfektes Beispiel für einen Diskurs in der digitalen Aufmerksamkeitsökonomie sehen, denn die ist noch nicht sehr alt und daher würde ich sagen, ist der Corona-Diskurs irgendwo auch ein Experiment dafür. Ein weiteres Problem besteht in der enormen Flut an Informationen zu Corona in digitalen Medien. Wir stehen dabei alle unter enormem Druck, diese zu filtern und entscheiden, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Das fällt selbst AkademikerInnen wie mir schwer. Genau, ein Gedankengang zur Maskenpflicht habe ich beispielsweise aufgeschrieben. Bin ich jetzt für oder gegen eine Maskenpflicht? Zum einen gibt es die Statistiken zu Inzidenzen, die sehr hoch sind. Was bedeutet, dass das Risiko gerade für Risikogruppen sehr hoch ist, sich zu infizieren. Aber da spielen noch viel mehr Faktoren eine Rolle. Was macht es mit Menschen, wenn sie ständig andere Individuen als potenzielle Virusträger betrachten? Ist das Stress für das Immunsystem? Gibt es dazu Daten? Ließe sich das überhaupt quantifizieren? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für Menschen, an Long-Covid zu erkranken? Was sind die gesellschaftlichen Folgen des Zwangs durch eine autoritäre staatliche Maßnahme? Wenn wir jetzt Infektionen verhindern, was hilft uns das langfristig? Wie hoch ist die Chance für Impfstoffe mit einer sterilen Immunität? Wie hoch ist die Gefahr, sich zu infizieren, wenn man selbst Maske trägt, aber die anderen das nicht tun? Also Fremd- oder Selbstschutz. Viel Spaß beim Googlen. Wenn wir nun also die Prinzipien der Aufmerksamkeitsökonomie betrachten und uns den enormen Druck und die Schwierigkeit ansehen, Reize zu filtern, stellt sich für mich die Frage, weshalb sich gerade Teilen der Linken so sehr auf zum Beispiel Ungeimpfte als schuldige Individuen fixiert und die Systemkritik gerade in Bezug auf den digitalen Kapitalismus vernachlässigt haben. Zumal gerade Menschen, die zum Beispiel von Klassismus betroffen sind, oft nicht über eine hohe Medienkompetenz verfügen können, mit der sie der Informationsflut zum Thema Corona auch nur annähernd gerecht werden können. Beispiele für digitale Entgleisungen im Corona-Diskurs. Ich denke, eines wird wahrscheinlich vielen von euch bekannt sein, die Hasskommentare zum Beispiel gegen den Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Man kann von ihm halten, was man möchte, aber es ist unglaublich, was er alles einstecken muss. Also Leute mit Fackeln vor seinem Haus, die sich auf Twitter-Diskursen versammeln. Und ich würde sagen, der gehört in die Psychiatrie, ist da wahrscheinlich noch eher einer der netteren Kommentare. Also das schwenkt dann eben auch in den analogen Diskurs über, wenn dann eben Leute mit Fackeln vor seiner Haustür stehen. Ich gehe davon aus, dass euch derartige Vorkommnisse aus Querdenkerkreisen auch medial bekannt sind und es wurde ja auch schon recht viel darüber berichtet. Mit meinen weiteren Beispielen gehe ich deshalb auch auf die Pro-Maßnahmen-Seite ein. Und zum einen würde ich sagen, dass die Sprache gegenüber Ungeimpften stark in digitalen Diskursen eskaliert ist. Ein FDP-Politiker postete beispielsweise auf Twitter, dass Impfgegner hoffentlich bald nicht mehr unter die Leute gehen dürfen, weil sie gefährliche Sozialschädlinge sind. Ein anderer Nutzer warf Ungeimpften vor, sie trachten anderen Menschen nach dem Leben. Weitere Beispiele auch von prominenten Personen werfen Ungeimpften Terror oder Tyrannei vor. Man kann die Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, als unsolidarisch betrachten und dem argumentativ begegnen. Aber eine derartige sprachliche Eskalation, die vor allem in den sozialen Medien aufgetreten ist, sollte gerade uns Linke auf den Plan rufen. Ich war teilweise wirklich schockiert, dass Teile der Linken kaum die Prinzipien der Aufmerksamkeitsökonomie hinterfragen und soziale Medien auch unreflektiert nutzen und gleichzeitig Individuen anstatt dem System die Schuld für die Missstände geben. Auch finde ich, dass der Ausschluss von Menschen aus der Öffentlichkeit nie umjubelt sein sollte. Selbst wenn man ihn aufgrund der bestimmten Situationen als gerechtfertigt ansieht, was ich persönlich nicht so gesehen habe, aber man kann es als schwere Abwägung betrachten, finde ich, dass es ein Dilemmata ist und nicht mit Schadenfreude umjubelt werden sollte. Ich habe auch öfter Schadenfreude in dem Zusammenhang erlebt, also nicht gegenüber mir, aber gegenüber Menschen, die nicht geimpft sind, also wo Menschen einfach auch mit einem Lächeln im Gesicht dann sagen, dass sie eben selbst schuld an ihrem Ausschluss aus dem Leben sind. Das dritte Beispiel betrifft unsere Initiativen für Präsenzlehrer. Also ich habe letztes Jahr die Initiative Online-Lehre mit 2E gegründet. Das war in einer Zeit, in der alle gesellschaftlichen Bereiche... du warst dabei? Nee, ja. Ich wollte nur eine Zeit Zustimmung machen. Ah, cool. genau, also Online-Lehre mit 2E gegründet. Unsere Schwesterinitiative in Berlin habe ich auch kennengelernt. Das hieß nicht nur online. Und unsere Initiativen waren, also wir haben uns eigentlich vor allem auf den Präsenzlehre-Part konzentriert. ich würde sagen, die Digitalisierungskritik für mich war schon auf jeden Fall ein starker Punkt, auch weil ich das einfach für mich selbst nicht eingesehen habe, solange, also nur hinter dem Bildschirm die Uni zu betrachten, das nicht als Bildung gesehen habe. Aber es war also nicht, also wir haben jetzt uns eigentlich zu anderen Corona-Fragen eigentlich nicht mal wirklich positioniert. Es wurde uns teilweise dabei unsolidarisches Verhalten vorgeworfen. Und meiner Meinung nach liegt dabei ein verkürzter Solidaritätsbegriff zugrunde, da es sich um ein typisches Dilemmata handelt. Ist man unsolidarisch gegenüber beispielsweise Studierenden aus der Risikogruppe, die stärker durch eine Infektion gefährdet sind als man selbst oder andere? Oder ist man unsolidarisch gegenüber Menschen, die zum Beispiel durch Online-Lehre nicht mehr studieren können, da sie damit nicht zurechtkommen oder in höherem Maße von Depressionen auch gefährdet sind? Es kommt dabei zu schwierigen Abwägungsfragen, bei denen sich unsere Initiativen anders positioniert haben als andere Studierende, was ja erstmal völlig legitim ist. Das Problem ist allerdings, dass gerade in Social-Media-Diskursen durch die Diskursführung geleugnet wurde, dass es überhaupt schwerwiegende Dilemmata sind. Dass an anderer Stelle eben sofort Menschenfeindlichkeit vorgeworfen wurde. Also hier ein paar Beispiele für den versuchten Shitstorm gegen Nicht nur online in Berlin. Das hat nicht nur Privatpersonen, sondern auch den dortigen Asta betroffen, der der Initiative Menschenfeindlichkeit vorgworfen hat. Die Frage, ob es solche, wir können es hier ansehen, ich weiß nicht, ob man es, kann man es lesen? Also hier eure Position grenzt daran, menschenverachtend zu sein. Auf jeden Fall gehört ihr aber nicht auf eine Pressekonferenz. Und in einem anderen Beitrag wurden sie als komische Reaktionäre bezeichnet. Was ich eigentlich spannend fand, weil es wirklich eher Linke waren. Also, genau. Die Frage, ob solche Entgleisungen nicht auch ohne digitale Medien gegeben hätte, lässt sich empirisch nicht abschließend beantworten. Dennoch bezweifle ich, dass in einer demokratischen Gesellschaft in dieser Intensität passiert wäre, was passiert ist. Ich möchte jetzt am Ende nicht so negativ enden, sondern die analoge Achtsamkeit als Alternative zur Aufmerksamkeitsökonomie darstellen. Zum Ende ist es mir wichtig, eine positive Perspektive aufzuzeigen. Durch digitale Medien haben wir die Chance, viel menschliche Arbeit automatisiert durch Maschinen ausführen zu lassen. Im sozialen Bereich würde ich aber dringend davon abraten, den analogen Austausch durch digitale Medien zu ersetzen. Die Jobs, die für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eintönig sind, können gut ersetzt werden eben durch digitale Medien. Ja, hier ist eine Meldung. Es dauert auch nicht mehr lange, aber du kannst auch, wenn du... ich mache zu Ende. Okay, gut. Und in sozialer Kommunikation vertrete ich eben die Auffassung, dass digitale Medien nie ansatzweise an die räumliche, körperliche Begegnung herankommen, auch wenn sich beispielsweise durch eine andere Struktur sozialer Medien auch innerhalb des Internets Verbesserungen erzielen ließen. Wenn wir wie aktuell im digitalen Raum kommunizieren, ist neben dem Kommunikationspartner oder der Kommunikationspartnerin immer ein anderer Konzern als Akteur mit eigenen Interessen anwesend. Der Kapitalismus hat es somit geschafft, in die intimste Privatsphäre von Menschen, in die intimste, in Bedürfnisse von sozialer Anerkennung vorzudringen. Die Entfremdung und Vereinsamung, die dadurch entsteht, kann man entgegentreten, indem man ein analoges und achtsameres Miteinander fördert. Ich würde sagen, dass die Schaffung von analogen Alternativen zur digitalen Aufmerksamkeitsökonomie ein Aktivismusfeld ist, das in vielerlei Hinsicht sehr spannend ist, sowohl auf einer individuellen als auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Die Betonung des achtsamen, analogen, hat gerade in einer Öffentlichkeit, die geprägt ist von der digitalen Aufmerksamkeitsökonomie, eine unheimliche Sprengkraft und kann ein ungeheures Freiheitsgefühl entfachen. Denn unser eigener Körper, die sinnliche, phänomenologische Wahrnehmung, die damit verbunden ist, und die Ästhetik, die darin liegt, sich selbst und anderen auf achtsame Weise Aufmerksamkeit zu schenken, sind die stärkste Waffe, die wir gegen die digitale Aufmerksamkeitsökonomie in der Hand haben. Das Spannende ist, das würde ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass man, wenn man es schafft, weniger Zeit in sozialen Medien zu verbringen und sich der digitalen Aufmerksamkeitsökonomie ein Stück weit zu entziehen, auch im eigenen Leib die Vorteile für sich selbst spürt, die darin liegen, aus der Rastlosigkeit und dem Mangelgefühl auszubrechen, die soziale Medien oft in einem auslösen und ganz bewusst das Geschenk zu spüren, das es darstellt, mit einem anderen sinnlichen Körper, mit einem anderen sinnlichen Menschen oder auch der Natur bewusst in Kontakt zu treten. Ich möchte daher zur Gründung eines analogen Bündnisses oder eines Bündnisses für analoge Achtsamkeit aufrufen. Es fehlt meiner Meinung nach im gesellschaftlichen Diskurs eine Instanz. Ich bin gespannt auf die Beiträge. Es fehlt meiner Meinung nach im gesellschaftlichen Diskurs eine Instanz, die sich kritisch mit Digitalisierung beschäftigt. Das schließt Fragen nach Nachhaltigkeit, Arbeitnehmerrechten und Überwachung mit ein, sowie diskursive Folgen der Digitalisierung. Menschen erkennen oft selbst, dass ihnen die Social-Media-Zeit nicht gut tut, sagen aber, dass es kaum möglich ist, sich davon zu lösen, wenn man sonst so viel verpasst und ja alle Freunde auch dort sind. Ich habe beispielsweise letztes Jahr ein analoges Netzwerk gegründet, bei dem die Kommunikation über Spontanbesuche, Briefe und Anrufe gelaufen ist. Mit einer Initiative könnte man analoge Alternativen fördern und Menschen den Ausstieg aus sozialen Medien erleichtern. Man könnte Veranstaltungen organisieren, bei denen man sich in verschiedenen Bereichen der Digitalisierung kritisch beschäftigt. Man könnte sich stärker für Jugendschutz und gegen Mediensucht einsetzen. Und man kann für die positive Zukunftsvision, also es ist ja interessant, weil es meistens immer dann als ewig gestrig bezeichnet wird, aber ich würde das eher als positive Zukunftsvision in den Raum stellen, einer weniger entfremdeten, solidarischeren und vor allem sozialeren Gesellschaft zu kämpfen. Man betritt dabei außerdem völlig neues Terrain, da es sich um eine solche neue Entwicklung handelt und man hat dadurch auch größeren Spielraum für Kreativität in diesem Aktivismusfeld. Ja, wenn ihr mitmachen wollt, schreibt gerne eine Mail oder meldet euch danach bei mir ein bisschen Werbung. Jetzt koch Wasser irgendwo.